kann tanzen, nee, was will ich noch mehr? Es ist traurig, wenn ich keinen habe. Weder ich will, noch nicht hab, ich mag du so sehr. Ich hab mich, mag ich das so sehr.